Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 548, an Schiller. Es freut mich, dass ich Ihnen etwas habe wiedererstatten können von der Art, in der ich Ihnen so manches schuldig geworden bin. Ich wünschte nur, dass mein guter Rat zu einer günstigen Jahreszeit hätte anlangen können, damit Sie dadurch schneller gefördert wären, denn ich muß Sie wirklich bedauern, dass die Zeit der Vollendung in diese Tage fällt, die eben unsere Freunde nicht sind. Glücklicherweise habe ich entdeckt, dass mich etwas ganz Neues, das heißt, worüber ich noch nicht gedacht habe, in diesen Stunden reizen und mich gewissermaßen produktiv machen kann. Ich schicke hier Gröbels Gedichte, von denen ich schon einmal erzählte. Sie werden Ihnen Spaß machen. Ich habe eine Rezension davon an Cotta zur neuen Zeitung geschickt, davon ich Ihnen eine Abschrift senden will. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, etwas über diese heitere Darstellungen, die nicht gerade immer den leidigen Schwanz moralischer Nutzanwendung hinter sich schleppen, etwas zu sagen. Übrigens halte ich mich bald an dieses, bald an jenes, um nur die Zeit nicht ganz ungenutzt verstreichen zu lassen, und so mögen denn diese 14 Tage noch hingehen. Ob Ihr erstes Stück Weihnachten fertig wird oder nicht, wird meinen Januaraufenthalt entscheiden. Im ersten Fall hoffe ich, Sie bei mir zu sehen, im zweiten denke ich, Sie zu besuchen. Für heute leben Sie wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Weimar am 12. Dezember 1798. G.